der andere nicht. Wo wir brauchen, da wir alle. Geld regiert die Welt, die Menschen stehen unter Kontrolle. Es ist nicht wichtig, wie viel Gnädel das man hat, sondern das man zum Schätzen, was das man ohne Geld Spaß hat. Ein paar Scheine liegt vor mir und ich frag mich wieder: Kauf ich mir ein Lamborghini oder lass es lieber? Lass mal ein Flugzeug, mach eine Reise durch die Welt. Ich hab so viel davon und versteig auch mehr Geld für einen 10er, einen 30er, für einen 100er, für 100. Was bei mir zu viel ist, ist bei meinen Kumpels halt umdreht. Ich kauf auch meine Freundschaften so wie meine Freundinnen. Dass man wert sich geht, find ich eigentlich nicht. Doch der Wert des Geldes steigt, wann ich mehr hab. Fuck, wie mir selbst wert, ich bin wie Dagobert Duck. Man konnte Schulden wegen dem Papier, es gibt Leute wegen am Geld im Leben alles riskieren. Es gibt halt arme Schlucker, die täglich alles verlieren. Doch sie haben den Sinn des Lebens halt kapiert. Glücklich sein und es wird kaum ein Zaster. Genießt das Vorfahren ab. Deine Hotz, der andere nicht, aber brauchen damals alle. Geld regiert die Welt, die Menschen stehen unter Kontrolle. Es ist nicht wichtig, wie viel Gnädel das man hat, sondern dass man zum Schätzen, was das man ohne Geld Spaß hat. Geld regiert die Welt und nicht umgekehrt. Meine Taschen sind voll, voller Luft, ich hab kein Lumpen mehr. Es lebt sich ziemlich unbeschwert mit 43 Cent. Dann spar ich mir einen Gürtel, nicht dass ich mir einen leisten könnt. Keine Chick und kein Bier, keine Turnschuhe kehren. Da mir ist ein geschlagene 3 Monate schon die gleichen Socken auf die Fiers. Die Banks sind hart und die Nächte sind kalt. Ein Pudel schifft mir auf, weil ich riech wie ein Stall. Einer sagt, der kann mir helfen, na der liegt wie gedruckt. Ich sag, ein Dusch wär nicht schlecht, mein Beil juckt wie verrückt. Er sagt, es wär kein Problem, na dann lass uns gleich gehen. In die nächste Gossen rein, weil ich hab eine Idee. Ich hab kein Geld, aber das wird sich gleich regeln. Seine Scheine sind so grün, ich kann da nicht widerstehen. Eine auf die Pappen und der fällt um wie ein Brett. Ich schnapp mir seine Scheine, sag danke und geh. Der eine hat's, der andere nicht, aber brauchen damals alle. Geld regiert die Welt, die Menschen stehen unter Kontrolle. Es ist nicht wichtig, wie viel Gnädel das man hat, sondern dass man zum Schätzen, was das man ohne Geld Spaß hat. Geld, Gnädel, Moneten, Kohlen. Was ganz Kind, ob ich das schon wollen. Zaster, Schunter, Kies und Scheine. Deine Hotz, der andere nicht, aber brauchen damals alle. Geld regiert die Welt, die Menschen stehen unter Kontrolle. Es ist nicht wichtig, wie viel Gnädel das man hat, sondern dass man zum Schätzen, was das man ohne Geld Spaß hat. Geld, Gnädel, Moneten, Kohlen. Was ganz Kind, ob ich das schon wollen. Zaster, Schunter, Kies und Scheine. Du sollst mit Kieselsteine. There's no way to stop this monster.